Reichtum und macht das Volk ihr Schicksal zu deinem. Mein Stolz zurück ist eine Sobium, worin sie falsches Glück mit Tod vereinen. Verzieren Hass und Lügen allzumal, da bist du eben nicht radikal. Kann den ganzen Sünde seine Sage nein, nein, nein. Kann den ganzen Sünde sein, bekommt ihr das in euer Hier nicht rein. Bestehst als Deutscher nur auf Menschenrechte und widersetzt sich deiner gänzlichen Vernichtung. Du siehst das Treiben deiner Engelsknechte, sie sind der Abwehr einer heiligen Verpflichtung. Dann, mein Freund, das ist die Geschichtsmoral an den Galgen, der ist recht radikal. Den Kampf für deine Rechte machst du zu deinem Leben, voller Stolz, die Faustgenehmen schlägst. Dann weißt du, es ist wie jedes Mal, es heißt, sei du, bist rechtsradikal.